wollen wir aufs Neue Freue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach banger Nacht. Jubelt ihr deutschen Brüder, Deutschland ist neu erwacht. Hakenkreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu.